3. Deutsches Blut. Wir sind weiß und rein und darum geht's uns gut. Wir sind stolz auf unser Land, denn wir wissen genau, was wir sind. Treue und Ehre in unseren Herzen, das weiß hier schon jedes Kind. Ihr könnt ruhig über uns lachen und Lügen erzählen, so viel ihr wollt. Denn für eure Taten zahlt ihr schon bald den Zoll. Wir sind weiß und rein, deutsches Blut. Ja, wir sind weiß und rein und darum geht's uns gut. Wir sind weiß und rein, deutsches Blut. Ja, wir sind weiß und rein und darum geht's uns gut. Unsere Nation schlecht machen, sie schimpfen und hetzen ohne Pause. Dafür hassen wir euch, doch bald schicken wir euch nach Hause. Unsere Wut auf euch wird niemals vergehen und eines, das bleibt immer bestehen. Wir sind deutsch, so wird es immer sein, stolz, stark, weiß und rein. Wir sind weiß und rein, deutsches Blut. Ja, wir sind weiß und rein und darum geht's uns gut. Wir sind weiß und rein, deutsches Blut. Ja, wir sind weiß und rein und darum geht's uns gut. Nie unterkriegen, denn am Ende, da werden wir siegen. Steckt euch eure Lügen in den Arsch, wir machen nicht mit vor euren Lügenmarsch. Denn wir sind weiß und national und alle anderen können uns mal. Es kann doch nicht schöner sein, als ein deutscher Krieger zu sein. Weiß und rein, deutsches Blut. Ja, wir sind weiß und rein und darum geht's uns gut. Wir sind weiß und rein, deutsches Blut. Ja, wir sind weiß und rein und darum geht's uns gut. sind weiß und rein. Deutsches Blut, ja wir sind weiß und rein. Und darum geht's uns gut.